Am 10. Oktober richtete Mahmoud Abbas, Präsident des Staates Palästina und Vorsitzender des Exekutivkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisation, an Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Darin beglückwünschte er zum Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas im Namen des Staates, des Volkes und des Präsidenten von Palästina, den Genossen Kim Jong-un und das Volk der D-Völker von ganzem Herzen. Er wünschte dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Glück und dem Volk der D-Völker großen Fortschritt und Gedeihen. Weiter betonte er, er sei stolz auf die Bande der historischen Freundschaft und der gegenseitigen Achtung zwischen den beiden Ländern und Völkern. Er schätze den Standpunkt der D-Völker hoch, die das nationale Recht und den Kampf des palästinensischen Volkes dafür aktiv unterstütze, der Aggression ein Ende zu setzen und einen unabhängigen Staat mit Ost al-Quds als Hauptstadt zu gründen, die eine Stadt des Friedens, der Versöhnung und der Koexistenz werde.